Zum 85. Gründungstag der Heroischen Koreanischen Volksarmee richtete die Gruppe der Militärattachés in der TVRK an Genossen Kim Jong-un Blumenkorb und Glückwunschbrief. Den Blumenkorb und Glückwunschbrief an Marschall Kim Jong-un übergab am 23. April Dorman Oswald Jimenez Ortega, Leiter der Gruppe der Militärattachés und Militärattaché der Botschaft der Republik Kuba, dem Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte.